Hallo. Ja, diese Aufnahme entsteht am Freitag, den 21.08.2020. Ja, letzten Freitag, da war ja wirklich gar nichts. Naja, ich habe mich einfach mal getraut, das auch so zu sagen. Und ich möchte euch ganz herzlich danken für eure großartigen Reaktionen darauf. Also danke, danke, danke, auch dass ich so auch mal so erzählen darf und dass ihr da so super mit umgeht. Also ich bin ganz von der Socken gewesen an dem Tag und auch noch an den Tagen, was dann so danach an Nachfragen, Rückmeldungen oder was auch immer kam. Auch vielleicht nur der kurze Satz, Mann, das ist echt scheiße und ich denke an dich. All das hilft so, so, so viel. Glaubt ihr gar nicht. Das ist echt enorm. Lieben, lieben Dank dafür. Ja, das ist mit der Kommunikation ja ohnehin so eine Sache. Was schreibt man dann? Was macht man? Was tut man? Ich kann euch das nicht sagen. Also schreibt, was ihr denkt und das kommt bei mir an und ich freue mich einfach und das ist toll. Ja, fehlt mir ja ohnehin so ein bisschen Kommunikation. Es ist, weiß, manche, die melden sich dann auch hier und die schaffen das, mich ganz schnell von meinem ganzen Krankdingensgedöns abzuholen und dann sprechen wir. Ein Freund hatte letztens gesagt, 19 Zoll Gespräche. Also 19 Zoll ist die Maßeinheit von so Bauelementen in der Beschallungstechnik. Und ja, in der Computertechnik gibt es die ja auch. Also so Sachen zum Beispiel, ja, dann sprichst du über das WLAN, das nicht klappt, oder über die Stereoanlage. Stereoanlage. Und das ist toll. Ne, das sind so Dinge, die mir ohnehin fehlen. Mir bricht ja so ein ganzer Kommunikationszweig aus meiner Arbeitswelt völlig weg, wo ganz anders kommuniziert wird, wo auch meine Fachlichkeit gefragt ist und zu tragen kommt. Und ich merke dann, das ist tatsächlich so, auch wie ich es unterrichte, dass so in der Krankheitssituation Kommunikation so eng geführt wird, dann oftmals nur aufs Krankheitsgeschehen. Und von daher tun solche Momente oder ja, Telegram-Schriftwechsel oder E-Mails, whatever, name it, tun dann richtig gut. Ja, ich melde mich jetzt heute am Freitag nach einem ausgezeichneten Mittagsschlaf. Das ist ein Luxus, den ihr euch wahrscheinlich überwiegend nicht leisten könnt. Ich darf das und bin relativ gut erholt. Der Donnerstag scheint tatsächlich der Tag der Krise zu werden, um es mal so zu formulieren. Und wenn ich sowas weiß, dann ist das okay, dann kann ich mich darauf einrichten. Ja, dann schaue ich halt im Essen und Trinken an dem Mittwoch schon ein bisschen, dass das alles so eine gewisse Bahn geleitet wird und hoffe, dass das dann am Donnerstag gut geht und weiß dann am Donnerstag, Freitag wird es dann wieder besser. Also wenn das sich so einpendelt, ich meine, ich bin heute auch nicht beschwerdefrei, da fernab, aber egal, wenn sich das so einpendelt, ach, dann habe ich doch schon viel gewonnen. Ja, heute war dann die Entscheidung, was machst denn du? Ja, ich hab mal nach Mittagessen erstmal noch schön nach Quatsch, nach Mittagessen, nach dem Frühstück, wollte ich sagen, habe ich mich erstmal noch tatsächlich noch ein bisschen wieder hingelegt und dann habe ich überlegt, wie kriegst du das jetzt hin, dass du nicht immer so nur auf dich hier rumkonzentriert durch dein Haus von einem Stuhl zum anderen wackelst. Da ich ja auch, wenn ich jetzt kein Sportler bin, aber doch ein recht aktiver Mensch bin, habe ich mir überlegt, das Wetter ist auch danach, ich stelle mal einfach meinen Rasenmäher auf die Wiese. So, schließ den Strom da an. Und immer wenn mir danach ist, mähe ich ein Stückchen. Und wenn ich da keine Lust mehr habe, dann mache ich das Ding aus und esse mir ein Eis oder trinke mir einen Schluck Wasser. Naja. Ja, und so mache ich das heute, ne? Also so ein bisschen, immer mal ein bisschen was prütscheln und ja, dann mal gucken, wie der Tag so verläuft. Jo. Ganz erstaunlich war ja auch, dass ich dann tatsächlich am Montag wieder so fit war, dass das alles ging mit der Schema und so. Das ist ja auch immer so ein kleines Wunder. Und da meine ich ja tatsächlich so, da erlebe ich auch tatsächlich Wunder, ne? Dass also dann echt quasi auf dem Punkt, da die Kraft wieder da ist und man das dann über sich ergehen lassen kann. Und die Tage, dann die ein, zwei Tage, wo dann auch einiges im Körper rumschwimmt, dann auch ganz gut funktionieren. Nichtsdestotrotz merke ich diesen Kampf in meinem Körper und diese Unruhe und dieses ganze Durcheinander. Ich merke das einfach. Und das ist total anstrengend. Ja, genau. Und naja, nebenher versuche ich dann, ja, so eine Aktion wie heute mit Ablenkung ist das, glaube ich, ganz cool. Also wenn das von der Kraft her geht, und heute geht das, dann ist das toll. Ja, am Mittwoch war der Klaus nochmal da. Geht heute ein bisschen durcheinander, aber ist ja auch egal, ne? Und wir haben nochmal schön miteinander im Garten sitzen können und ein bisschen schwätzen können. Und das tut einfach auch gut. Das ist richtig schön. Genau, der düst jetzt mal erst wieder nach München. Hat aber schon in Aussicht gestellt, wieder in das Oberbergische sich zurück entsenden zu lassen oder zu kommen oder, ja, im September. Gucken wir. Gut, in dem Sinne, ich gehe jetzt mal nochmal auf meine Freifläche hier und sage euch ganz, ganz herzlichen Dank für echt alles an mich denken, für Daumen drücken, für beten. Das ist großartig. Freue mich da sehr drüber. Wünsche euch auch eine gute Zeit. Bis denne.